WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitemennacht am Freitag. Ihr könnt anrufen, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Und wir fangen gleich an mit zwei Gästen, nämlich mit Lilith und Rebecca. Guten Morgen. Hallo Domian, schön, dass wir dich erreichen und mit dir telefonieren können. Ah, sehr schön, wir können zu dritt sprechen. Ja, genau. Also Lilith ist 28 und Rebecca 22, stimmt das? Ja, das stimmt. Genau, richtig. So, ihr Mädels, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Um was geht's? Weswegen habt ihr angerufen? Ja, weil wir in einer sehr komplizierten Situation sind. Also es liegt vor allem daran, Ich, Lilith, ich bin Transgender, also Mann zu Frau. Also ich war mal früher ein Mann und bin jetzt gerade auf dem Weg, eine Frau zu werden. Noch nicht operiert? Noch nicht operiert eben. Das ist auch eines unserer Themen. Die OP, die steht kurz bevor. Ich bin gerade ein Operateur. Aber intensive Hormonbehandlung, sodass intensive Hormonbehandlung seit einem Jahr. Mhm. Das heißt, wenn ich dich jetzt sehen würde, dann würdest du mich wahrscheinlich als Frau wahrnehmen, hoffe ich doch. Sie sieht aus wie eine Frau. Ja, okay. Sehr gut. Erzähl weiter. Ja, genau. Ich bin seit kurzem mit Rebecca zusammen. Wir sind sehr glücklich, frisch verliebt und alles. Das ist für Rebecca die erste Beziehung mit einer Frau. Und Rebecca, wenn ich kurz zwischenfragen darf, Rebecca, du bist eine normale junge Frau, ihre erste lesbische Beziehung jetzt hat. Ja, genau, richtig. Okay. Ja, okay. Ja, genau. Das alles war natürlich für ihre Eltern schon sicher nicht ganz einfach, weil es also schon an sich eine ungewöhnliche Situation ist, was auch dadurch verstärkt wurde, dass wir haben uns kennengelernt, wir haben uns verliebt, wir sind zusammengekommen und sind einen Monat später dann auch gleich zusammengezogen, wohnen jetzt in einer gemeinsamen Wohnung. Wie habt ihr euch kennengelernt und wo? Wir haben uns in der Uni kennengelernt, in einem Seminar, das wir gemeinsam belegt haben. Und Rebecca, hast du irgendwas gewittert, dass Lilith körperlich irgendwie auch noch ein bisschen Mann ist? Also man hat es halt dadurch dann erfahren, dass die Seminarleiterin noch den alten Namen auf ihrem Zettel stehen hatte, weil Lilith noch nicht gesetzlich eine Frau war. Also da wurde sie halt noch als Konstantin aufgerufen und dann hat man so ein bisschen überlegt, auch natürlich dann mit der Stimme, die ja noch nicht ganz weiblich ist. Und daran hat man das dann gemerkt, aber äußerlich komplett weiblich. Jetzt gestatte mir sofort eine sehr indiskrete und intime Frage, Rebecca. Ja? Es ist deine erste lesbische Beziehung. Ja. Aber so richtig lesbisch ist die Beziehung ja nicht, weil wenn du mit deiner Freundin im Bett liegst, hast du ja noch einen Penis vor dir. Ja, das stimmt natürlich. Wie ist das für dich? Es ist einfach, weil ich mich mittlerweile als pansexuell empfinde, also dass ich jetzt wirklich reflektiere und mir denke, dass mir das Geschlecht eines Menschen komplett egal ist und ich mich wirklich in den Menschen verliebe, ist es einfach nur vertraut. Das ist ja eine sehr schöne Einstellung, wenn das so funktioniert. Ja. Und Lilith, wie ist das für dich, wenn ihr Sexualität lebt, ihr beiden? Ich hatte bei ihr von Anfang an das Gefühl, dass sie mich zu 100% als Frau wahrnimmt und da auch über alles, was noch da ist, einfach irgendwie hinweg sieht. Und aber die Frage ist ja, sieht man darüber hinweg, was noch da ist? Anders gefragt, benutzt du deinen Penis noch? Ich habe ihn am Anfang noch benutzt. Das lag daran, dass ich im September eigentlich bereits meine OP geplant hatte, die dann aus Gründen des Operateurs doch abgebrochen habe. Deswegen hatte ich meine die Testosteronblocker abgesetzt Dadurch hat eine kurze Zeit mein Genital natürlich auch wieder normal funktioniert. Mhm. Und da habe ich es auch benutzt. Und jetzt nicht mehr. In der Zeit, wo ich wieder Testosteron locker nehme, funktioniert es nicht mehr. Das heißt, du bekommst gar keine Erektion mehr. Also ich bekomme nur eine Erektion, wenn ich Potenzpillen nehme, sogar ziemlich starke. Und das haben wir zwar ab und an, aber es bleibt definitiv eine Besonderheit. Ist es denn für dich, Lilith, die du eigentlich dieses Geschlechtsteil los sein möchtest, ist das für dich überhaupt attraktiv, deinen Penis noch für Sexualität, für einen Geschlechtsakt zu, ich sag mal, benutzen, zu nutzen? Ja, ich kann da ganz gut auf meine Fantasie eigentlich zurückgreifen. Und in dem Moment, wo ich persönlich für mich als Frau wahrgenommen werde, kann ich das auch akzeptieren, dass das da ist. Mhm. Es geht mir eigentlich mehr um die äußerliche Wahrnehmung dafür, dass ich als Frau gesehen werde. Und das kann ihr eben, also das ist bei ihr auch wirklich was Besonderes. Das, aber ihr habt, ist es wirklich ein großes Glück, Frau, dass sie vielleicht sowas erlebt, dass sie das kann, mich eben als Frau wahrzunehmen. Und deswegen kann ich mich in dieser Rolle trotz Penis irgendwie wohlfühlen. Eine tolle Konstellation, dass ihr beiden euch so gefunden habt und so akzeptiert, wie es eben ist im Moment. Ja, ja, total. Brüste sind schon relativ ausgebildet. Ja. So, liebe Lid, was ist der genaue Anlass eures Anrufes? Ja, genau. Das ist eben, es hat auch mit den Eltern zu tun. Das Problem ist eben, dass ich, als ich noch ein Mann war, ein Kind gezeugt habe mit einer Frau, die ich dann auf Druck ihrer Familie dann auch geheiratet habe. Und also die wohnt in Berlin noch. Wir wohnen weit entfernt, in einem anderen Teil Deutschlands. Und dieses Kind ist wie alt jetzt? Es wird im Dezember 2 Jahre alt. Und wie ist dein Kontakt zu dem Kind? Ja, momentan kaum vorhanden. Also ich habe das letzte Mal im April gesehen. Und ich würde ihn natürlich gern öfter sehen, aber es ist aus mehreren Gründen schwierig. Einmal, weil ich wegen Studium und nebenher Arbeiten natürlich sehr eingespannt bin. Und zum anderen auch, weil meine Ex-Frau mit der ganzen Situation, also meine Ex-Frau ist sehr sauer auf mich, dass ich mich dann geoutet habe und gesagt habe, ich möchte als Frau leben. Damit kommt sie überhaupt nicht klar und versucht, glaube ich, also so habe ich zumindest das Gefühl, unser Kind da auch immer als Druckmittel einzusetzen und möchte nicht wirklich, dass ich unser Kind sehe. Oder zumindest bin ich mit sehr viel Missmut und ja teilweise auch Hass konfrontiert von ihr, von ihrer Familie, von ihrem Umfeld. Ist das der Grund des Anrufes, die Schwierigkeiten mit dem Kind? Die Schwierigkeiten mit dem Kind und vor allem die Schwierigkeiten, dass Rebeccas Eltern, mit denen ich mich trotz meiner Transsexualität eigentlich gut verstehe, davon noch gar nichts wissen. Ach so. Und wie kommt das, Rebecca? Warum hast du ihnen das noch nicht erzählt? Ja, weil es ja schon ein Faktor ist, der mich mein ganzes unser ganzes Leben weiter begleiten wird. Das ist einfach ein Kind, um das wir uns dann auch kümmern wollen. Und aber ich könnte mir vorstellen, dass es für Eltern, die relativ normal und genormt denken, vielleicht viel schwieriger ist, sich darauf einzulassen, dass du einen transsexuellen Menschen liebst, als denn die Tatsache, dass da ein Kind ist. Das kann natürlich möglich sein, aber einmal ist jetzt der Punkt, dass wir jetzt eben schon eine Weile zusammen sind und ich es bis jetzt noch nicht gesagt habe. Und wenn ich es jetzt sage, dann, also unser Vertrauensverhältnis war immer sehr groß und man hat sich immer relativ schnell alles erzählt, was also wichtig war. Und du und deine Eltern? Ja, genau. Und wenn ich dann jetzt erst diesen Punkt sozusagen anspreche, dann könnte das natürlich in die Richtung gedeutet werden, dass das Vertrauensverhältnis eben nicht mehr so ist und warum ich jetzt erst das offenlege. Und zum anderen kann ich teilweise meine Eltern an sich teilweise schwer einschätzen, was halt Veränderungen in meinem Leben angeht, die ich beichte. Also jetzt war es ja auch ein schwerer Schritt, das überhaupt so hinzubekommen, dass sie uns jetzt akzeptieren, unsere Beziehung akzeptieren. Es ist jetzt alles gut und sie akzeptieren das, aber das war auch erstmal schwer zu erreichen. Mhm. Wie lange hast du da gewartet, bis du es ihnen gesagt hast? Dass ich mit Lilith zusammen bin. Ja. Ja, und was mit Lilith los ist? Wie lange hast du da gewartet? Ja, die haben das dann halt, ich habe ja da noch bei denen gewohnt, auch daran gehört, wenn ich mit Lilith telefoniert habe und dann vielleicht mal auf laut gestellt habe, dass die Stimme halt doch anders klingt als... Ich finde, die Stimme ist nicht klar erkennbar. Also das, ja, genau. Das ist, also die haben das sozusagen selber rausgefunden. Und wie war denn dann so die allererste spontane Reaktion? Ja, an sich war es in Ordnung, aber sie wollten halt nicht so viel dann damit zu tun haben. Mhm. Sie haben halt gedacht, das ist nur eine Phase und das geht wieder vorbei und ich probiere mich da jetzt aus und dann ist das vielleicht in 2 Wochen beendet oder so. Aber das war es dann halt eben nicht und dann wollte ich halt irgendwann auch mal, dass sie Lilith kennenlernen und dann hat sich besonders meine Mutter da halt schon erst wirklich gegen gesträubt, weil sie halt für sich auch nicht wusste, wie sie damit umgehen soll, wenn sie Lilith dann gegenübersteht und ob sie so eine Toleranz dann im Umgang aufbringen kann. Wahrscheinlich für sich selbst einfach nicht wusste, ob sie das kommt. Aber umso schöner, dass sich das denn jetzt doch so gefügt hat, dass das funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Rebecca. Aber man weiß halt eben nicht, wenn dann wirklich noch der Faktor ins Spiel kommt, dass Lilith da halt ein Kind hat und eine Ex-Frau hat, beziehungsweise noch Frau hat und immer noch eigentlich verheiratet ist und sie halt momentan nicht so den Kontakt hat mit dem Kind. Und ja. Ich kann deine Sorgen verstehen, aber Rebecca, ich finde, du solltest auf jeden Fall jetzt in die Offensive gehen. Du machst es ja nicht einfacher für euch alle, wenn du noch länger wartest. Jeder Tag, jede Woche, jeder Monat, der vergeht, verkompliziert das ganze Jahr. Ich hoffe mal, da deine Eltern jetzt schon diese Problematik offensichtlich doch ganz gut angenommen und toleriert haben, wird dieses zweite Thema auch akzeptiert werden. Es wäre ja auch irrsinnig, wenn sie deshalb sauer auf dich wären oder Bedenken wegen der Beziehung hätten. Es ist ein Kind da und das ist doch eigentlich eine Freude, dass es da ist. Und ich rate dir wirklich, die Karten sehr schnell auf den Tisch zu legen. Du kannst es ihnen ja auch so erklären, dass du dich noch nicht so getraut hast bisher, weil das alles bisher schon ein bisschen kompliziert war und du wolltest ihnen nicht zu viel zumuten, aber jetzt muss es raus. Mach es. Ja, das. Es gibt gar keine andere Lösung. Stell dir mal vor, die kriegen das irgendwie auch auf anderen Wegen raus. Ja, das wäre schlimm. Ja, dann stehst du wirklich sehr schlecht. Ich werde ja sowieso irgendwann erfahren, weil wir uns ja wirklich dann auch um das Kind kümmern wollen. So, genau. Also, die nächste beste Gelegenheit, such das Gespräch. Ja. Ich drück die Daumen. Und Lilith, das ist für dich dann auch schön, dann ist weniger Anspannung wahrscheinlich auch zwischen euch beiden, wenn Rebecca das ausgesprochen hat. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, von meinem Teil ist, ich habe Angst oder Sorgen. Es tut mir unglaublich leid, dass ich so viele Pakete mit mir rumtrage. Und ich finde, und das ist kein Paket, wenn man ein Kind hat. Ich finde, das ist was Schönes. Ja, an sich schon. Ja. Ich verstehe aber, wie du das meinst. Also raus mit der Sprache und ich bin eigentlich guter Dinge, dass es akzeptiert wird, die ganze Geschichte. Ihr lieben beiden, ich wünsche euch ganz viel Glück in eurem Leben und freue mich, dass ihr euch jetzt schon gefunden habt und offensichtlich auch so gut versteht miteinander. Ja, das ist danke. Wirklich alles wundervoll und da freuen wir uns selber sehr darüber, sehr dass gut. wir uns endlich gefunden haben. Alles Liebe und alles Gute. Toi, toi, toi. Könnten wir noch ein Autogramm haben? Gerne, wir rufen dich nochmal an, euch nochmal an, gleich wegen der Anschrift. Schön. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50. Infos übrigens zur Talktour, Domian Talktour, nächstes Jahr zwischen Januar und März und April in und durch NRW findet ihr auf 1live.de. Da sind alle Infos, Daten und so weiter aufgelistet. Wir machen weiter mit Aleph, stimmt das? Ja, genau, das stimmt. Ach, eine Frau? Ja. ist das ein richtiger Name oder irgendwie eine Abkürzung? Nee, das ist ein richtiger Name. Ich bin Türkin und das ist ein richtiger Name. ja. Jetzt hatte ich fast was Nordisches gedacht. Aleph? Nee, ist türkisch, ja. Mhm. Ja, genau. Liebe Aleph, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, ich rufe an, weil ich seit 7 Jahren unter Paraphobie leide. Was ist das? Genau, das ist die krankhafte Angst, sich zu verschlucken. Ah, dann genau, Gottes, an Essen. Ich habe hier ein Glas Wasser und ich trinke jetzt aus dem Wasser. Ja. Das heißt, das wäre für ich habe gerade schon. Das wäre für dich jetzt ein Horror, zwischendurch ein Glas Wasser zu trinken genau. oder einen Schluck zu trinken. Genau. Unter bestimmten Umständen wäre es das Schlimmste für mich, ja, weil ich wirklich panische Angst davor hätte, mich daran zu verschlucken. Ja. Seit 7 Jahren hast du Angst, dich zu verschlucken. Genau. Und was das bedeutet das? Das ja, ich sag's gerade mal zu Ende. Also es geht wirklich so weit, dass man sich wirklich davor fürchtet, sich an seinem eigenen Speichel zu verschlucken. Das bedeutet, dass du deinen Speichel immer relativ lange aufbewahrst im Mund, genau, bevor du ihn runterschluckst. Genau. Oder manchmal auch ausspuckst. Richtig, genau. Also ich sag mal so, ich fange mal einmal von vorne an. Also angefangen hat das wirklich damit, dass mein Papa Lungenkrebs hatte, beziehungsweise die Diagnose dazu hatte. Und das ist jetzt vor 7 Jahren eben gewesen. Und zu dieser Zeit war es wirklich so schlimm, dass ich mich nicht mehr aus dem Haus getraut habe und kein Auto mehr gefahren bin, weil im Auto kann es ja auch passieren, dass man sich verschluckt und ich könnte ja dann nicht jeder rechts anhalten und dann, keine öffentlichen Verkehrsmittel, essen gehen war total unmöglich, kein Urlaub, weil im Flugzeug könnte mir ja keiner helfen, wenn ich mich dann verschlucke und ich musste auch in einer Tour quasi auch lügen. Hast du dich denn überhaupt mal einmal verschluckt? Ja, tatsächlich. Ich habe mich 2-mal an Tabletten verschluckt. Gut, das ist ja noch was anderes, als wenn man sich an einem Schlückchen... Was ist da passiert, als du dich an... Naja, ja, die sind mir halt im Halse hängen geblieben. Weil du zu wenig getrunken hast? Wahrscheinlich, ja. Und einmal ist es wirklich passiert, dass ich von meinem Opa damals eine kleine Glaskugel, die kennen wir eigentlich alle, also eine Glaskugel mit innen drin so, ich weiß nicht, wie man das ganz genau nennt, aber innen drin waren halt so kleine Bildchen drin. Und diese Glaskugel habe ich halt geschenkt bekommen und ich war 3 Jahre alt und ich habe die halt im Mund genommen und habe die halt, runtergeschluckt, was ein 3-jähriges Kind eben so macht. Und ich kann mich gut daran erinnern an das Bild, dass mein Opa mich wirklich vor das Waschbecken gehoben hat und mir auf den Rücken geschlagen hat. Und da habe ich mich das allererste Mal dran verschluckt. Mhm. Und dann kam halt 2-mal noch, da war ich ein bisschen älter, da habe ich mich an Tabletten verschluckt. Als das mit den Tabletten passiert ist, wie ging die Sache aus? So, gar nicht schlecht. Also es war gar nicht nur, es war eigentlich gar nicht schlimm. Also jetzt so im Nachhinein betrachtet war es gar nicht dramatisch. Also es ist wirklich so, die sind mir halt stecken geblieben und dann habe ich halt gewirkt, so wie der normale menschliche Reflex letzten Endes auch ist. Und die kamen dann natürlich auch raus. Also es ist letzten Endes wirklich nichts Schlimmes passiert. Weil du gerade sagtest, du traust dich nicht zu fliegen, weil wenn du dich dann verschluckst, kann dir ja keiner helfen. Aber sprichst ja eigentlich von einem Fantasiegebilde. Richtig. Du hattest ja noch nie einen wirklichen Verschluckanfall, wo der Notarzt kommen musste oder so etwas. Gab es noch gar nicht bisher. Nein, das noch gar nicht, nein. Das ist eigentlich auch so irrsinnig da dran. Ne? Dass wirklich nicht der Fall war, dass ich wirklich gedacht habe, oh Gott, jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du wirklich da dran. Ne? Also das ist wirklich nicht passiert. Aber ich habe für mich, das kann ich vielleicht auch noch mal gerade sagen, viel dran gearbeitet, sodass mittlerweile wirklich Autofahren möglich ist, draußen Essen auch möglich ist. Zwar dauert es lange, aber ich brauche wirklich 1 Stunde für eine Mahlzeit. Weil du was tust? Ich ganz lange kaue. Also du kaust ganz lange, weil du den Schluckvorgang so lange wie möglich hinzögern möchtest. Genau. Und so, dass es wirklich, am Anfang war es auch wirklich so, als ich wirklich nur zu Hause war und am besten nichts essen wollte, war es auch so, dass ich nur breiige Nahrung zu mir genommen habe. Und da versuche ich natürlich auch, denke ich jetzt einfach mal psychisch, wieder hinzukommen, ne? Dass ich wirklich Sachen so lange kaue, bis es wirklich breit ist. Ich denke gerade, dass wenn dir das Essen letztendlich gar nicht, wenn das verbunden ist mit solchen Ängsten und mit so einer Problematik, dass du eigentlich wahrscheinlich sehr rank und schlank bist, weil du wenig isst. Nee. Nein, gar nicht. Ich war schon mein Lebtag wirklich übergewichtig. Ach, das ist ja sonderbar. Dann. Immer. Das ist wunderbar. Wie ist es mit dem Trinken? Es war jetzt sehr heiß, hat man Durst, du trinkst viel. Kannst du dann genügend Flüssigkeit zu dir nehmen? Ja, wenn ich wirklich Durst habe und wirklich mir es wirklich nur ums Trinken geht, dann kann ich das machen. Wenn ich jetzt allerdings mit dir zusammen Kaffee trinken soll und du sagst, Mensch, komm, wir beide gehen jetzt mal los und wir trinken jetzt mal einen Kaffee und machen uns eine schöne Zeit und es wäre nicht notwendig. Und ich müsste mir das wirklich, ich müsste das tun, dann fällt es mir wieder schwerer, diesen Kaffee zu trinken. In aller Öffentlichkeit auch noch. Du hast gerade gesagt, du hast dich ein bisschen schon wieder trainiert, dass du Auto fahren kannst zum Beispiel, dass du essen gehen kannst. Genau. Was ist denn im Moment immer noch nicht möglich, was du tun kannst? Was wirklich nicht mehr möglich ist, und da bin ich schon fast stolz drauf, dass ich wirklich nur diese eine Sache nennen muss, ist fliegen. In den Urlaub fliegen. Also das ist wirklich das Einzige, was mir wirklich schwerfällt und was wirklich momentan auch ein Thema ist in meiner Beziehung, weil mein Freund sehr, sehr gerne reist und da ist es natürlich sehr schwierig, ja. Hat das übrigens auch etwas damit zu tun, ob du alleine bist in einem Zimmer zum Beispiel oder ob Menschen dabei sind? Ja. Definitiv. Also wenn ich alleine bin, dann geht das alles viel schneller. Ich habe überhaupt gar keine Bedenken. Ich fühle mich viel wohler. Aber sobald Menschen dabei sind und jetzt zum Beispiel hatte ich vor kurzem Geschäftsessen und wenn das der Fall ist, also dann fällt es mir total schwer. Dann geht es eigentlich gar nicht. Du hast ja am Anfang schon den Fachbegriff genannt. Warst du wegen dieser Geschichte mal bei einem Therapeuten? Nee, gar nicht. Solltest du unbedingt machen? Das schreit ja geradezu danach. Es ist ausgelöst oder es fing so an, als dein Vater so schwer krank war. Kann man das sagen? Ja, genau. Ja, so. Und genau. Es kommen vielleicht noch viele andere Faktoren seelisch dazu. Ich bin ganz sicher, dass man da, wenn du in gute Therapiehände gerätst, dass man das in den Griff bekommt. Ja. Also nachdem mein Papa gestorben ist, bin ich auch auf Kur gewesen. Und da hat mir die Therapeutin auch wirklich gesagt, also wissen Sie, Frau Heilig, kann es auch sein, dass es der Fall ist, dass dadurch, dass Ihr Vater an Lungenkrebs erkrankt ist, sprich auch wirklich erstickt ist, dass es irgendwie damit zusammenhängt. Ne? Also, und mittlerweile, ja, es geht so. Kann auch weit hergeholt sein. Ja, es wird sicher eine Rolle spielen. Ob es der alleinige Auslöser ist, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, es wird schon ein gravierender Auslöser sein. Ja, und all solche Dinge, die so zurückführbar sind, lassen sich eben sehr gut behandeln, auch durch eine Therapie. Ich schlage vor, dass du mit meiner Psychologin, die auch Therapeutin ist, mal jetzt sprichst und die kann dir einfach ein paar Infos geben, welche Art von Therapie da am geeignetsten gerne. Ist. Dann könntest du dieses lästige Ding endlich aus der Welt haben und du könntest mit deinem Freund schön irgendwo hinfliegen, wo immer. Ja, das wäre super. Liebe Alef, dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich zurück. Ja, alles klar. Alles Gute, Dank. Tschüss. Bekomme ich auch noch ein Autogramm? Sagst du der Magdalena gleich bitte deine Anschrift. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, hier der Hinweis auf unser Thema. Nächste Woche haben wir ein heftiges Thema. Das Thema heißt, ich will, dass du tot bist. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die einen Menschen derart hassen, dass sie ihm den Tod wünschen. Das können zum Beispiel sein Opfer von Gewaltverbrechen, misshandelte Ehepartner, Menschen, die vergewaltigt worden sind. Oder seid ihr so belogen, betrogen oder verletzt worden, dass ihr diesen heftigen Satz zu einem Menschen sagt oder über diesen Menschen denkt. Ich will, dass du tot bist. Wenn ihr darüber gerne mit mir sprechen wollt nächste Woche, wenn euch das betrifft und ihr einen solchen Menschen in eurer Umgebung habt oder auch hattet, dann meldet euch bitte per Mail domian@wdr.de oder nächste Woche vor der Sendung, während der Sendung, Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich will, dass du tot bist. Ich will, dass ihr alle lebt und dass es euch gut geht. Und wir machen weiter jetzt mit der freien Themennacht. Und hier ist Thorsten, 38. Guten Morgen. Moin, Domian. Ja, guten Morgen, Thorsten. Hi. So, was ist dein Thema? Puh, ja, das ist leider nicht so ein schönes. Und zwar geht es darum, dass ich das Gefühl habe, dass meine Frau fremd geht. Du hast aber nur das Gefühl, noch keinen Beweis. Ja, da kommen wir gleich zu. Ja. Woher kommt denn das Gefühl? Ja, wenn sie nach Hause kommt und die Handtasche offen steht und du kennst das ja so als Mann, du gehst dran vorbei, du suchst die Tasche nicht, aber du siehst halt, wie ein Slip raushängt und dann guckst du da natürlich dann schon definitiver rein. Ein Slip? Ja, ein Slip. Ja. Würde ich auch mal gucken, was der Slip in der Tasche zu suchen hat. Richtig. Und dann guckst du schon mal. Und das habe ich halt getan. Und ja, war keine schöne Ansicht. Wie du es auch sehen magst. Also es war nicht toll. Wie lange seid ihr denn schon ein Paar? Also wir sind jetzt schon 12 Jahre zusammen. Mhm. Davon jetzt fast 2 Jahre verheiratet. Ja. Haben 2 super tolle Kinder. Ja. Also, würde ich nichts drauf kommen lassen. Also. Wann hast du den ersten Slip gesehen? Puh, ja, wenn das jetzt genau war, kann ich nicht mehr sagen, aber es ist schon ein bisschen was her. Also, es ist schon. Na, reden wir von ein paar Monaten oder? Ja, ich würde schon fast sagen von einem Jahr. Von einem Jahr. So, ja. Da wäre nun meine allererste Reaktion, wenn ich es sehen würde, würde ich meine Frau fragen, hör mal, was ist denn das? Was ist das? Warum hast du den Slip da so in der... Ja, ich habe das ja schon öfters auf Partys mitgekriegt, dass dann Frauen mal so dann mit der Ausrede kommen, ja, ich habe auch mal meine Tage und dann musst du deinen Slip wechseln und bla und blub. Ne? Ja, hast du sie gefragt? Ja, und dann kommen... Ich bin ja so ein lockerer Typ und dann komme ich halt auch so, ja, natürlich, klar, ihr habt eure Tage, da müsst ihr was wechseln und bla und blub. Ja. Okay. Na, so kommen wir nicht weiter. Dann, ja, ich habe gerade gefragt, ob das nur eine Vermutung ist oder ob du auch schon irgendwie einen Beweis hast. Gibt es darüber hinaus etwas anderes, einen Anhaltspunkt? Ganz ehrlich, es gibt keinen Anhaltspunkt. Gar nicht. Absolut nicht. Wie oft hast du denn so eine Slip-Geschichte gesehen? Viermal. Viermal? Also viermal. Sonst irgendwas anderes auch? Ja, ich sag mal so, wenn wir Geschlechtsverkehr haben. Mhm. So, und ich sag jetzt mal, kann ich hier jetzt frei reden oder was läuft hier? Wie meinst du? Ja, wenn wir jetzt Geschlechtsverkehr haben und sie befriedigt mich jetzt, ich sag mal oral. Ja, was dann? Ja, manchmal habe ich halt das ist halt besser als sonst, da habe ich halt so das Gefühl, sie hat was dazugelernt, weißt du, was ich meine? Bist du alleine im Moment? Ich bin alleine, ich bin draußen im Garten, ich bin völlig alleine. Nee, weil du halt fragtest, können wir jetzt offen reden? Ich komme jetzt halt hier ein bisschen komisch vor, so gerade, so. Es ist ja auch alles live, ne? Ja, so ist das. So. Ja. Okay, wenn ihr Oralsex habt, ist das besonders gut oder was? Immer besser, ne? Ja, freu dich doch. Ja, natürlich freue ich mich, klar, ich mache Jubelsprünge, klar. Aber nein, es ist. Ich habe halt immer das Gefühl, warum macht sie es auf einmal besser als vorher, weißt du so, was ich meine? Mhm. So, als ob sie was dazugelernt hätte, so nach dem Motto. Mhm. Ist sie denn öfters auch, oder ist sie auch schon mal über Nacht weg oder längere Stunden in der Nacht weg? Gar nicht. Wenn jemand so einen Verdacht hat in einer Beziehung, habe ich tausendmal hier schon gehört, ist ja nicht in Ordnung, aber die Leute machen das, die schnüffeln im Handy des anderen. Hast das tue ich nicht. Ah, also du weißt nicht, was mit ihrem Handy... Mal so, ich habe mit Sicherheit schon mal in ihr Handy geguckt, gar keine Frage. Mhm. Ne? Also, aber... Da ist ja doch noch jemand bei dir. Nee, bei mir ist keiner. Ich bin alleine. Ich bin draußen im Garten. Ich habe gerade eine Stimme gehört hinten. Ja. Psch, ey, ihr da oben. Psch. Nein, ich bin ganz alleine. Nein, habe ich nicht. Also, kein Stück. Hast du sie denn konkret daraufhin schon mal angesprochen, auf deine Vermutung? Ganz ehrlich, nein, habe ich nicht. Warum hast du das nicht gemacht? Wie gesagt, wir haben, also unsere Tochter ist heute 10 geworden. Mhm. Es war ein super toller Geburtstag, es war super toll mit super lieben Menschen hier bei uns im Garten. Mhm. Wir hatten eine super tolle Feier, was auch morgen noch so ein bisschen weitergeht mit den Leuten, die heute nicht so konnten, berufsbedingt oder wie auch immer. Mhm. Das wollte ich jetzt hier nicht aufs Spiel setzen, deswegen, also das ist, ich sag mal, meine Kinder gehen ja immer vor. Ich sag mal, jetzt unter uns, das ist, denke ich, glaube ich mal, ein logisches, normales Denken. Also, Thorsten, ich kann Ihnen nur sagen, wenn so eine Vermutung in der Luft liegt, von Seiten von einem Partner, in einer Ehe, in einer Partnerschaft, finde ich, muss das auf den Tisch gelegt werden. Okay, gebe ich dir vollkommen recht. Weil sonst kriegt das so eine Eigendynamik und man wird ja verrückt und immer misstrauischer und man sieht schon irgendwie an jeder Ecke irgendwo einen Nebenbuhler. Richtig. Absolut richtig. Den sehe ich auch schon. Absolut. Ja. Bis jetzt konnte ich den so verbal für mich immer wegboxen. Fakt ist aber, ich sag mal, wie gesagt, das waren viermal diese Unterhosen, die ich in der Handtasche gesehen habe. Mhm. Jedes Mal kam dann halt die Ausrede, ich habe sie ja zweimal darauf angesprochen, ich hatte halt meine Tage. Mhm. Ich bin ja auch nicht blöd. Ich sag mal, wenn man die Tage hat, hat man ja Binden oder Tampons, wie auch immer. Mhm. Ihr seid auch ein Spur zu weit und okay, ihr seid ja nun schon so lange zusammen. Wie war denn das früher? Gab es da auch schon mal irgendwelche Ungereimtheiten? Nein, gar nicht. Gar absolut nicht. Nicht. Nein, gar nicht. Bist du eigentlich der Treue? Was heißt jetzt für dich treu? Gibt es eine Frage? Ja, du meinst jetzt, dass ich mit einer anderen Frau ins Bett gehe? So definiert man treu, ja. Wenn du treu bist, gehst du mit keiner anderen Frau ins Bett. Gehst du mit anderen Frauen ins Bett? Nein. Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. In diesen ganzen 12 Jahren nicht? Nein. Okay, gut, das wollte ich wissen. Also flirten ja, aber fremdgehen nein. Ja, okay, gut, das wollte ich wissen. Mensch, Thorsten, also das tut mir leid, wenn ihr da so irritiert seid. Wie ist denn die Beziehung sonst? So, wenn wir jetzt so mit Familienmitgliedern und Freunden zusammen sind, meinst du? Nee, auch so, wenn ihr alleine seid. Wie funktioniert so der Alltag? Wie geht ihr miteinander um? Top. Top. Ja. Alltag ist gut, tolle Kinder. Also es ist jetzt nicht so, dass zwischen uns nichts mehr läuft. Das will ich auch nicht sagen. Genau, und Sex, hast du gerade schon gesagt, ist auch gut. Absolut. Ja, gut. Gut ist immer ein Betrieb. Alles gut. Nein, es ist alles super. Nein, echt. Es ist alles gut. Es geht nur um diese Geschichte. Es geht nur um diese Geschichte, die mich halt total anwidert und nervt. Mhm. Ja. Und es gibt keinen anderen Weg, als dieses zu thematisieren, Thorsten. Es gibt keinen anderen Weg, als dieses auf den Tisch zu legen. Als sie direkt damit zu konfrontieren? Absolut, ja. Okay. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Mhm. Wenn ich jetzt, ich sag mal, jetzt bin ich mal Mann. So, du bist jetzt ein Mann, siehst ihr Handy auf dem Tisch liegen. Mhm. Sie wird es nicht anders machen, ist so. So, du guckst jetzt rein. Du hast dann 20 Nummern von anderen Kerlen drinne. Also hast du doch schon mal geschnüffelt. Ja, was heißt geschnüffelt? Na gut, gerade hast du gesagt, du hast noch nicht reingeguckt. Ja. Okay, jetzt du hast reingeguckt. Was hast du gesehen? Was hast du entdeckt? Okay, klassisches Beispiel. Ich werde nachts öfter wach, weil ich schlecht schlafen kann. Hm? Ich hatte Durst. Hm? So, geht's um. Kühlschrank, Handy liegt auf dem Tisch. So, komischerweise, das Ladekabel, warum auch immer, war es am Leuchten. Gut. Ich neugierig, ja. Geguckt. Ja. Habe ich. So, war jetzt nur diese normale Office-Meldung da vorne auf der ersten Seite. Mhm. So, aber da es ja geleuchtet hat, habe ich mir gedacht, guckst du mal ein bisschen weiter. Mhm. So, war jetzt auch nichts Verdächtiges, von keinem Kerl, von keinem nix, irgendwas. Aber, was mich halt gewundert hat, im Telefonbuch, ungelogen, mindestens 20 Kerle. Davon kenne ich 17 gar nicht. Und auch darauf hast du sie noch nicht angesprochen? Nein. Doch, habe ich schon mal. Irgendwann mal. Aber ja, da kommt halt dann Schulfreunde. Ich meine, so mache ich es auch, wenn ich dann irgendwelche Mädels bei mir drin habe. Aber ich jetzt blöd labern, aber ich kann ja auch nur von mir reden und ich kann ja auch nur sagen... Ich habe so ein bisschen Eindruck, Thorsten, dass du Angst vor der Konfrontation hast. Meinst du? Ist mein Gefühl. Weil du redest und redest und es liegt wirklich so nahe. Ich habe dich doch angerufen. Du bist doch für mich mein Therapeut jetzt. Aber es liegt so nahe, finde ich, dass du mit ihr mal ein klares Gespräch, dass ihr Tacheles redet. Pass auf, ich sag dir jetzt mal was anderes. Dieselbe Geschichte quasi, fast so wie jetzt so. Fast so. Ich habe einen Kumpel aus Magdeburg. Der hat die ähnliche Geschichte erlebt. Ja. So, eigentlich fast genau dieselbe Geschichte. Ja. So wie du es gerade gesagt hast, konfrontier sie mit der Angelegenheit. Mhm. Er hat's gemacht. So, er hat die bittere Wahrheit erwischt. Was heißt die bittere Wahrheit? Was war denn? Er hat darauf angesprochen. So, sie hat jetzt gesagt, okay, ja, ich bin fremdgegangen. Ja. Ja, Thorsten, was willst du denn? Willst du es hören? Willst du es nicht hören? Willst du jammern? Was willst du? Ja gut, hast du recht. Jammern will ich mit Sicherheit nicht. Nein, du willst klare Verhältnisse haben. Das ist korrekt. Du willst die Wahrheit wissen. Ja. So, dann red mit ihr. Okay. So schnell wie möglich. Ja. Viel Glück. Domian, ich danke dir. Sehr gerne. Ich werde es heute noch versuchen. Ja, alles Gute, Thorsten. Domian, ich danke dir. Tschüss. Ciao. 1.37 Uhr. Hier ist Janina. Janina, 35, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Oder Janina. Nee, du darfst auch ruhig Janina sagen, das ist schon vollkommen in Ordnung. Liebe Janina, deswegen rufst du an? Ja, folgendes. Und zwar, ich bin von meiner. Kleine Bitte, den Ton vom Fernseher oder Radio ganz abschalten. Oh, warte, dann gehe ich mal woanders hin. Das ist auch eine Idee. Ja. Sonst können wir nicht gut miteinander reden. Ja, stimmt. Ist besser? Ja, ich hoffe schon, ja. Ja, gut, super. Ja. Okay. Und zwar, ich bin von meinem Ex-Partner getrennt. Mhm. Wir haben 5 Kinder zusammen. Mhm. Die Trennung, die war ziemlich heftig, ziemlich schmerzhaft. Es war unausweichlich. Man lebte sich einfach absolut auseinander. Er kümmerte sich kaum noch. Wie lange wart ihr zusammen? 10 Jahre. 10 Jahre, die Kinder sind alt von bis? Die sind von 9 bis 1. Von 9 bis 1. Habt ihr euch gut rangehalten? Ja, das stimmt. War das so Wunschplanung, so viele Kinder zu bekommen? Ja, von mir schon. Ah, ja. Ich habe auch jetzt nicht irgendwie gesagt, ich mache jetzt was irgendwie. Ich habe auch sehr, sehr viel gestillt. Mhm. Habe deswegen auch keine, ich bin da absolut gegen, so einen Haufen Hormone und so ein Zeug zu mir zu nehmen während des Stillens. Das wusste er auch, aber er war auch kaum, also er hat immer gesagt, ja, du bist schon wieder schwanger und so, hat aber auch nichts dergleichen getan, um das vielleicht auch mal zu verhindern. Ja, obwohl er eigentlich genau wusste, dass ich nichts nehme. Genau, es wäre nur eine Kleinigkeit gewesen für ihn, sich zu schützen und das zu verhindern. Also war er nicht so ganz begeistert von den vielen Kindern. Nein, nicht ganz so. Also er war nie wirklich bereit. Er hat natürlich, ich spreche das nicht ab, er liebt seine Kinder sehr, aber er bereit richtig für Familie und so war er nie. Wie lange bist du jetzt von ihm getrennt? Noch nicht sehr lange. Sag ich mal so offiziell eigentlich schon seit beinahe einem Jahr. Mhm. Also inoffiziell, sag ich jetzt mal. Nicht offiziell, inoffiziell. Und die 5 Kinder leben bei dir? Ja, die leben bei mir. Aber ich sag jetzt mal, offiziell bin ich seit ein paar Monaten erst von ihm getrennt. Wir haben es offiziell seit ein paar Monaten gemacht. Ich muss dazu sagen, dass ich in der, dass er nur ein paar Häuser weiter wohnt als ich. Mhm. Wir haben von Anfang an relativ von Anfang an getrennt gewohnt, beziehungsweise jetzt, wo wir, erst hat man zusammen gewohnt, es hat nie geklappt, dann haben wir getrennt gewohnt. Mhm. Was ja ungewöhnlich ist bei solchen, das ist ja ungewöhnlich in so einer familiären Situation, dass man getrennt wohnt. Na, es klappte nicht, das Zusammenwohnen, Wir haben uns damals geliebt, aber das Zusammenwohnen klappte nicht mit uns beiden. Das ging einfach nicht. Mhm. Ich bin Dickkopf, er ist ein Dickkopf und die zwei, wenn sich zwei Dickköpfe treffen, dann macht's Bing und naja. Wieso wollte keiner nachgeben. Ja, wieso habt ihr euch denn jetzt getrennt? Oder warum hat es nicht mehr geklappt? Wie gesagt, es liebte sich. Ich weiß nicht. Wir haben es, glaube ich, immer vor uns hergeschoben. Das haben wir nachher beide selbst festgestellt. Wir haben diese Probleme immer vor uns hergeschoben. Es passte offenbar von hinten bis vorne nicht. Mhm. Ich hatte eine andere Vorstellung von Familie und vom Leben als er. Mhm. Und wir haben irgendwie dran festgehalten an etwas, was woran man nicht hätte festhalten dürfen. Mhm. Und naja, ich habe jetzt, sag ich mal so, ich war jetzt monatelang relativ immer alleine bei mir mit meinen Kindern. Er war dann auch kaum noch drüben bei uns. Hat dann, ja, ich habe das dann auch immer so ein bisschen verdrängt, dachte immer, ach, was nicht ist, also was ich nicht sehe und höre, ist nicht da. Mhm. Dachte ich immer, weil es kann ich auch ganz gut was von mir wegschieben. Aber dann habe ich dann angefangen, über Facebook und über Messenger mich mit einem Kollegen aus der Ausbildung immer mal zu schreiben, einfach nur ganz unverfänglich zu schreiben halt. Mhm. Das wurde immer intensiver. Irgendwann telefonierten wir und dann dachte ich, oh, interessant, dass da jetzt Gefühle hochkommen. Mhm. Was ist los mit mir? Also irgendwas stimmt nicht. Und dabei bin ich überhaupt kein Typ, der jetzt für sowas nur zu haben ist. Mhm. So für jetzt mache ich mal einen kurzen Schnitt. Das Thema deines Anrufes ist, dass du dich neu verliebt hast wieder. Das Thema meines Anrufes ist eigentlich folgendes. Dass ich mit wir sind halt jetzt auch zusammen, der Mensch, mit dem ich jetzt sehr intensiv halt wieder, in Kontakt getreten bin. Mhm. Also wir sind zusammen seit Sommer und wir kennen uns, wie gesagt, auch schon ziemlich lange. Okay, das Thema des Anrufs. Haben uns halt wiedergefunden. Das Ding ist, dass ich halt beabsichtige, weil das plane ich eigentlich schon eine Weile, ab nächstes Jahr definitiv umzuziehen. Mhm. Und naja, mein Ex-Partner und ich, wir haben beide das gemeinsame Sorgerecht. Mhm. Und er möchte das unbedingt verhindern. Wer jetzt? Der neue Freund oder der Ex-Partner? Der Ex-Partner. Der Ex-Partner. Also der neue Freund ist jetzt gar nicht das Thema. Nein, der ist nicht das Thema. Ja, also okay. Na klar, er ist natürlich dummerweise immer mit involviert. Was heißt denn umziehen? Willst du 600 Kilometer wegziehen? Nein, nur 50. 50? Ja. Und warum will er das nicht? Ja, weiß ich doch nicht. Also ich denke mal einfach, er sagt halt, ja, dann sieht er die Kinder kaum. Also ich muss mal dazu sagen, ich bin blind, er ist stark sehbehindert. Ach, du bist blind. Ja, bin ich, genau. Da stelle ich es mir besonders kompliziert vor, 5 Kinder aufzuziehen. Kommt, also ich hab auch Unterstützung von einer Freundin, die mir ab und zu oder heute auch öfters auch mal zwei von meinen Kindern abnimmt. Mhm. Die unterstützt mich halt ein bisschen so in der Erziehung mit, aber ansonsten, also wenn ich sie alle zusammen habe, dann habe ich sie alle zusammen und dann klappt das eben auch, dann gehen wir auch weg, dann gehen wir auf Feste und ins Kino und Eis essen und sonst sowas. Mhm. Also das machen wir schon alles, ne? Und das klappt immer gut. Also wir haben eigentlich alle immer Spaß. Ja. Ja. Also nochmal, warum will er nicht, dass du umziehst? Weil das mit den Kindern dann nicht so gut klappt, mit dem Austausch oder mit dem sich gegenseitig. Ja, er sagt, dass er das nicht möchte. Dann sieht er ja die Kinder kaum noch irgendwie, dann kann er ja überhaupt nicht, dann können die Kinder mal nicht eben zu ihm rüberkommen, vor allem die Großen. Ich meine, das stimmt natürlich auch. Wenn ihr 50 Kilometer entfernt wohnt, ist das schon mal eine logistische Anstrengung, ja, die Kinder von da nach da zu schaffen. Es ist keine logistische Anstrengung, Domian, weil, ich sag's ja auch wieso, weil, wie gesagt, ich bin blind, habe auf meinem Schwerbehindertenausweis alle Zeichen, die man haben kann und eine Wertmarke. Was bedeutet, ich kann umsonst mit dem Zug fahren. Ich brauche nur 50 Minuten. Er genau das Gleiche, braucht auch nur 50 Minuten mit dem Zug. Okay, aber die das Kinder? Nicht die Welt. Die Kinder haben also keinen Ausweis. Nein, aber die kann man ja dann halt, wie gesagt, die sind ja alle noch relativ klein, gut, die Größeren müssen schon ein bisschen bezahlen. Mhm. Wir müssten halt, aber ansonsten, man kann halt wirklich hin und her pendeln. Wie die Kinder sind das auch gewöhnt, mit uns Zug zu fahren. Okay, warum müssen es denn unbedingt 50 Kilometer sein? Naja, wie gesagt, es ist da, wo ich wohne, ich mag jetzt nicht unbedingt die Stadt sagen, ist es mit Wohnungen etwas blöde. Die Wohnungen sind teilweise so elends teuer und dann finde ich, wir brauchen demnächst eine größere Wohnung und so wird sie dann der Platz auch knapp. Und da, also ich wohne in einer etwas größeren Stadt und die Wohnung teilweise unglaublich überteuert. Das übersteigt auch teilweise Mietspiegel hier vom. Hast du schon mal in deiner Umgebung denn auch intensiv? Ja, natürlich. Ja. Auch teilweise mit, oh, das ist überhaupt nicht, da ist nichts zu machen. Teilweise also, finde ich ja nicht mal so große Wohnung. Hingegen da, wo ich aber jetzt hinziehen will, hat man teilweise höhere Mietspiegel und die Wohnungen sind günstiger und ich kriege eventuell auch so, was. Großes, ganz, ganz handfestes Problem. Der eine will Umzug ja, der andere will Umzug nein. Genau, der eine, genau, richtig. Und das Ding ist, er droht mir auch massiv. Also er hat dann auch gesagt, er hetzt das Jugendamt auf mich, ne, und er treibt Zeugen auf und ich werde irgendwann ganz viele Taschentücher brauchen, weil ich werde ja dann ganz viel weinen. Also er. Also am besten wäre es, finde ich, wenn jemand Neutrales zwischen euch moderieren würde. Ja, das habe ich ihm auch vorgeschlagen. Ja, das habe ich auch vorgeschlagen. Ich hatte mal auf freiwilliger Basis, weil ich mal dachte, das könnte mir vielleicht was bringen. Jetzt habe ich nicht mehr, weil ich es auch nicht mehr wollte, hatte ich mal einen Familienhelfer gehabt. War wie gesagt auf freiwilliger Basis. Und der, also mit ihm haben wir uns beide damals gut verstanden. Ich habe gesagt, würde er das denn nochmal machen? Bestimmt, ich habe ihn noch nicht gefragt, aber ich habe es meinem Ex-Partner angeboten, dass er es vielleicht vermitteln könnte. Aber er meinte dann, nee, das will er nicht und das machen wir über einen Anwalt. Na toll, dachte ich, super. Also ja, mit dem Anwalt ist natürlich nicht. Ich würde es auch erstmal auf einer anderen Ebene versuchen. Ja, ich auch, aber er nicht. Janina, und vor allen Dingen, ich schlage vor, wir überlegen jetzt mal im Hintergrund, wer da gut moderierend eingreifen könnte bei euch. Das, was wir hier rauskriegen, das werden wir dir mitteilen. Dieses könntest du dann ja auch mit den ganzen entsprechenden Informationen ihm sowieso nochmal vorschlagen. Ja. Ich würde auf jeden Fall diesen Weg gehen, bevor gleich mit Anwälten und diesem ganzen Theater. Ja, das sage ich ja auch. Das genau. Ist ja auch eigentlich mein Ansinnen. So. Das Ding ist. Deshalb möchte ich dich bitten, jetzt kurz aufzulegen. Dann melden wir uns nochmal und dann werden wir dich versorgen mit den Informationen. Gut. Kurzer Satz zu mir. Das Ding ist nämlich, dass ich halt, die Kinder müssen angemeldet werden in Kindergärten und so. Also ich hätte da auch schon Kindergärten für meine zwei Kleinmäuse an der Hand, jedenfalls ein oder zwei mit Sicherheit schon, wo ich die mal langsam anmelden muss. Die Warteliste ist groß. Also das heißt, die Zeit drängt. Naja, so auf jeden Fall, weil er muss immer mit unterschreiben. Gut. Und wenn also. Weil wir das gemeinsame Sorgerecht haben. Genau. So, also wir bemühen uns jetzt sehr und melden uns gleich bei dir wieder. Janina, alles Gute wünsche ich dir. Drück die Daumen. Danke. Hoffentlich klappt's. Alles Liebe. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und Olaf. Olaf, 52. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Olaf. Weswegen rufst du an? Dass wir uns mal unterhalten können. Ja. Ja, ich habe ein ganz großes Problem. Erzähl. Ich hatte im letzten Jahr, bin ich froh eigentlich, dass ich noch lebe, eine Herz-OP gehabt und bin froh, dass ich meinen Sohn noch gefunden hatte. Dass du was? Aber auch, dass ich meinen Sohn gefunden hatte. Ach so, das heißt, du hattest einen Herzinfarkt oder ähnliches? Nein, Kreislaufzusammenbruch und der hätte fast zum Ende geführt. Und dann hat dein Sohn dich gefunden, du warst bewusstlos? Ja, nein, ich musste auf dem Transport ins Krankenhaus zweimal wiederbelebt werden. Ja, und danach, wie gesagt. Was war denn das dann für eine Herzoperation? Ja, ich habe mit einmal drei Beibesse bekommen. Ja. Wie geht's dir heute? Und gesundheitlich eigentlich so, ganz okay. Alles tipptopp. Ich bin wieder auf Arbeit. Ich bin beim Berufskraftfahrer und ein Dampfer. Ja, und dann. Ich habe danach eine Frau kennengelernt. Ich muss dazu sagen, ich war vorher 16 Jahre alleine. Ja, und ich liebe diese Frau. Die du jetzt kennengelernt hast? Ich bin glücklich wie nie zuvor. Aber bei uns sexuell, ich kriege keinen hoch. Es läuft sexuell nicht. Ja. Hängt das mit der Herz-OP zusammen? Vermute ich mal, meine Ärztin, meine Kardiologin und meine Hausärztin sagten, ja, das hängt mit den Tabletten zusammen, dass das nicht funktioniert. Nimmst du starke Beta-Blocker? Ja. Ja, ja. Und ich kann tun und machen, was ich will. Ich kann sie nur oral probieren und es ist. Das ist natürlich traurig, wenn man sich dann gefunden hat und das. Ich liebe sie und wir wollen nächstes Jahr heiraten. Ja. Ja. Wie lange läuft das zwischen euch beiden jetzt schon? Seit anderthalb Jahren. Wie ist das denn für sie? Wie reagiert sie darauf, dass du sexuell. Sie ist gelassen, aber ich traue diesen Frieden nicht. Mhm. Ja. Wie alt ist sie? Sie ist 3 Jahre jünger als ich, also wie gesagt 49. Ich traue diesen Frieden nicht. Ich meine, ich bin schon mal auf die Schnauze gefallen. Ich war 28 Jahre mit meiner ersten Frau zusammen gewesen. Ja, ich war 28 Jahre verheiratet gewesen. Zwei erwachsene Kinder. Deine Kardiologin oder dein Kardiologe, die haben dir gesagt, dass das zurückzuführen ist auf diese Tabletten wahrscheinlich. Ja. Mhm. Sie hat mich auch schon umgestellt, aber so. So begeistert ist es nicht. Mhm. Ich hatte schon mal gefragt, wem Viagra, vielleicht hilft das. Nein, das geht nicht. Mit ihrer Herzoperation, das geht überhaupt nicht. Wie gesagt, 3 Bypass. Mhm. Auf der Arterienseite, also, das geht überhaupt nicht. Ich bin natürlich kein Mediziner und kann dir keine medizinischen Informationen und Ratschläge geben. Ich kann dir aber sagen, was ich von einem befreundeten Urologen mal erzählt bekommen habe, der mir von solchen Fällen auch berichtete, wie deiner. Nun kann man nicht jeden Fall mit dem anderen vergleichen, deswegen Vorsicht. Aber er sagte, er hat zu mir damals gesagt, es gibt Fälle, da können Menschen ein bestimmtes Beta-Blocker-Präparat nehmen, das wiederum nicht so auf die Potenz geht wie die meisten Beta-Blocker. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich rate dir, dass du diesbezüglich vielleicht noch einen anderen Arzt, vielleicht einen Urologen hinzuziehst, um dich zu informieren. Vielleicht gibt es ja doch einen kleinen Weg. Genau das ist das Problem. Weil hier bei uns in der Stadt, ich sag mal ganz ehrlich, Stadtwort, traut sich keiner ran. Mhm. Ja, es traut sich hier in Stassfurt keiner ran. Es traut sich keiner ran in dem Sinne? Wie meinst du das? Dir da? Man könnte ja was Verkehrtes sagen. Also, ich verstehe. Mhm. Ja, man könnte ja immer auf tot umkippen und. Ja, aber ich bin ganz sicher, dass das betrifft. Dann bin ich ja der Dumme. Ich verstehe. Na, verstehst du, wie ich meine? Ja, ich verstehe. Aber dieses Problem betrifft so viele Männer. Ich bin ganz sicher, dass es Studien gibt, dass es Untersuchungen gibt und dass es auch, wenn es einen Weg gibt, dann ist dieser Weg auch bei vielen Medizinern bekannt. Frage, gibt es denn in deiner Umgebung auch eine größere Stadt? Magdeburg, Halle. Magdeburg, sehr gut. So, dann würde ich an deiner Stelle mal in Ruhe mal gucken. Aber bei mir ist das Problem, ich bin ja wieder berufstätig. Du hast wenig Zeit. Ich bin nur am Wochenende zu Hause, ich bin Planbauer. Ich verstehe. Und ich muss ehrlich sagen, meine Frau und ich, wir sind Planbauer aus Leidenschaft. Deine Frau auch? Nein, sie nicht. Sie möchte ja mehr. Okay, das heißt im Klartext, du hast. Sie wird demnächst werden. Gut, das heißt im Klartext, du hast wenig Zeit, um überhaupt irgendwo einen Arzttermin zu machen. Ja, richtig. Aber du hast auch irgendwann mal Urlaub. Das muss ja nicht gleich nächste Woche sein, der Arzttermin. Ich würde mir das mal so planen, wenn du mal. Ich bin ja durch. Das habe ich nicht verstanden. Die Leitung war ganz schlecht. Sag's nochmal. Ich bekomme 4-mal im Jahr eine Herzkontrolle. Mhm. Verstehst du mich jetzt? Ja, gut. Ich bekomme 4-mal im Jahr eine Herzkontrolle und der bin ich unter. Die muss ich machen. Mhm. Ansonsten werde ich aus dem Verkehr gezogen. Mhm. Und jeder Kraftfahrer, der schon mal damit zu tun hatte, der weiß, wovon ich rede. Okay. Ja, und dann da wäre ich aus dem Verkehr gezogen und für 1-2 Wochen muss dieser bin ich dazu gezwungen. Wie lange dauern die Untersuchungen? Ach, die Untersuchungen dauern nicht länger als eine Stunde. Okay, was willst du mir damit sagen? Dass ich dann zum Urlaub gezwungen bin. Okay, dann kannst du ja versuchen, ja? Vielleicht sowas zusammenzulegen, wenn du da schon einen Tag frei hast, dass du dann... Haben wir alle beide schon. Wie habt ihr alle beide schon? Wir haben Sexualtherapeuten aufgesucht aber ja, fing an mit Tantra-Massagen und dann... Olaf, über was reden wir? Also entweder... dann muss man das gar nicht weiter erörtern. Mein Rat ist einfach, dass du mindestens einen Urologen oder einen Kardiologen noch hinzuziehst und dich mit ihm berätst. Mhm. Und ich finde, wenn man das wirklich will, wirst du auch irgendwo dann mal diesen Nachmittag irgendwie so bauen können, dass du frei hast, wo du den Termin dann hast. Ja, sicher. Aber es ist manchmal richtig gar nicht so einfach, wie du das sagst. Ich weiß. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber es ist ja ein hoher Leidensdruck da. Und du kannst ja jetzt auch für längere Zeit planen. Also, du musst es ja machen. Was bleibt dir anderes übrig? Sicher. Was bleibt mir anderes übrig? Mhm. Wie gesagt, ich liebe diese Frau. Ich liebe diese Frau abgöttisch. Mhm. Sie gibt mir ein neues Leben, ein neues Lebensgefühl. Nach dem, was ich damals erlebt habe, es ist einfach nur himmlisch. Das ist ja lustig. Und dass ihr beide euch dann auch für das Autofahren, das LKW-Fahren so interessiert. Ja. Das ist ja wirklich verrückt. Wie gesagt. Bitte? Ich möchte sie ja auch nicht enttäuschen. Mhm. Ja, also. Gut. Aber sie weiß ja nun, dass das medizinische Gründe hat und das weiß ich. Und wenn du dich anstrengst und alles Mögliche unternimmst, was man vielleicht unternehmen kann, ist das ja schon mal auch ein ganz gutes Signal an sie. Mhm. Was schlägt sie denn so vor, was du tun könntest? Ich soll mich beruhigen. Wir finden einen Weg und aber irgendwo. Wir finden den Weg, finden wir doch den Weg. Mhm. Weil sie selber auch die Scheu davor hat. Mhm. Habe ich den Eindruck. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, jetzt war ja eine Nägel mit Köpfe. Mhm. Ich versuche mal jemanden wie dich zu erreichen und ja. Also, wie gesagt. Ich muss aber dazu sagen, sie ist nicht neben mir, die schläft. Mhm. Sie weiß nicht davon, dass ich mit ihr telefoniere. Ja. Also Olaf, setz alle Kraft in die Welt, dass du noch mit zwei anderen Ärzten mal über dieses Thema sprichst. Zumal sie möchte gerne noch ein Kind und ich auch mit ihr. Wie, sie ist 49? Ja und? Wo ist das Problem? Naja, da ist das Problem manchmal schon von der Natur gegeben. Das können wir jetzt nicht weiter vertiefen, Olaf. Ja, aber ich sag mal trotzdem, es ist trotzdem schön, ja. So einen kleinen Rabauten zu haben. Ja. So, jetzt wünsche ich euch viel Glück und vor allen Dingen dir auch Glück, dass du einen guten Arzttermin findest. Und alles Liebe und alles Gute, Olaf. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne, wir müssen Schluss machen, Olaf. Ich wünsche dir in deiner Sendung alles Gute. Sehr nett. Dankeschön. Ja. Tschüss. Ja. In der Technik, Moritz Güldenring. Und das war's für diese Woche. Nächste Woche heißt unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich will, dass du tot bist. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und Montag sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio und Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dahin. Bye, bye.